Beide Gärten brachten ihren Ernteertrag hervor und ließen es in nichts davon fehlen, und wir ließen dazwischen einen Fluss hervorströmen.